Es schlug 12, als Dubslav vom Portal her wieder den Flur passierte. Dabei sah er nach dem hippen Mann hinauf und zählte die Schläge. 12, sagte er. Und um 12 ist alles aus und dann fängt der neue Tag an. Es gibt freilich 2 Zwölfen. Und die 12, die da oben jetzt schlägt, das ist die Mittagszwölf. Aber Mittag. Wo bist du, Sonne, geblieben? All dem weiter nachhängend, wie er jetzt öfter tat, kam er an seinen Kaminplatz und nahm eine Zeitung in die Hand. Er sah jedoch kaum darauf hin und beschäftigte sich, während er zu lesen schien, eigentlich nur mit der Frage, wer wohl heute noch kommen könne. Und dabei neben anderen Personen aus seiner Umgebung auch an Lorenzen denkend, kam er zu dem Schlussresultat, dass ihm Lorenzen mit all seinem neuen Unsinn doch am Ende lieber sei als Courselégé mit seinen Heilsgütern, von denen er wohl 2-3 Mal gesprochen hatte. Ja, die Heilsgüter, die sind ganz gut, versteht sich. Ich werde mich nicht so versündigen. Die Kirche kann was, ist was. Und der alte Luther, nun, der war schon ganz gewiss was, weil er ehrlich war und für seine Sache sterben wollte. Na, dran war er. Eigentlich kommt's doch immer bloß drauf an, dass einer sagt, dafür sterb ich. Und es dann aber auch tut. Für was, ist meiner gleich. Dass man überhaupt sowas kann, wie sich opfern, das ist das Große. Kirchlich mag es ja falsch sein, was ich da so sage, aber was Sie jetzt sittlich nennen, und manche sagen auch schönheitlich, aber das ist ein zu dolles Wort, also was Sie jetzt sittlich nennen, so bloß auf das hin angesehen, da ist das Persönliche, sich einsetzen und für was sterben können und wollen, doch das Höchste. Mehr kann der Mensch nicht. Aber Courselégé, der will leben. Und während er noch so vor sich hin seinen Faden spann, war sein gutes altes Faktotum eingetreten, an das er dann auch ohne weiteres und bloß zu eigenem Ergötzen die Frage richtete, »Nicht wahr, Engelke?« Der aber hörte gar nichts mehr, so sehr war er in Verwirrung und stotterte nur aus sich heraus, »Ach Gott, gnädiger Herr, nun ist es doch so gekommen.« »Wie, was?« »Die Frau Gemahlin von unserem Herrn Oberförster.« »Was? Die Prinzessin?« »Ja, die Frau Katzler durchlaucht.« »Alle Wetter, Engelke, da haben wir's.« »Aber ich hab's ja gesagt, ich wusste es.« »Wie so ein Tag anfängt, so bleibt er, so geht es weiter.« »Und wie das hier durcheinander liegt, alles wie Kraut und Rüben, nimm die Zudecke weg.« »Ach, was Zudecke, die reine Pferdedecke, wir müssen eine andere haben.« Und nimm auch die grünen Tropfen weg, dass es nicht gleich aussieht wie eine Krankenstube. Die Prinzessin. Aber rasch, Engelke, flink. Ich lasse bitten, ich lasse die Frau Oberförsterin bitten. Dubslav rückte sich so gut es ging zurecht. Im Übrigen aber hielt es in seinem desolaten Zustande doch für besser, in seinem Rollstuhl zu bleiben, als der Prinzessin entgegenzugehen oder sie durch ein sich Erheben von seinem Sitz mehr oder weniger feierlich zu begrüßen. Ermyntrud passte sich seinen Intentionen denn auch an und gab durch eine gemessene Handbewegung zu verstehen, dass sie nicht zu stören wünsche. Gleich danach legte sie den rechten Arm auf die Lehne eines nebenstehenden Stuhles und sagte, »Ich komme, Herr von Stechlin, um nach Ihrem Befinden zu fragen.« Katzler, sie nannte ihn unter geflissentlichster Vermeidung des allerdings Plebejen, mein Mann, immer nur bei seinem Familiennamen, hat mir von ihrem Unwohlsein erzählt und mir Empfehlungen aufgetragen. Ich hoffe, es geht besser. Dubslav dankte für so viel Freundlichkeit und bat, das um ihn her herrschende Übermaß von Unordnung entschuldigen zu wollen. Wo die weibliche Hand fehlt, fehlt alles. Er fuhr noch so eine Weile fort mit allerlei Worten und Wendungen, wie sie ihm von alter Zeit her geläufig waren. Eigentlich aber war er wenig bei dem, was er sagte, sondern hing ausschließlich an dem halb Nonnen-, halb Heiligenbildartigen ihrer Erscheinung, das durch einen großen, aus mattweißen Kugeln bestehenden Halsschmuck samt Elfenbeinkreuz noch gesteigert wurde. Sie musste jedem, auch dem Kritischsten, auffallen. Und Dubslav, der so sehr dagegen ankämpfte, ganz unter der Vorstellung ihrer Prinzessinnenschaft stand, vergaß auf Augenblicke Krankheit und Alter und fühlte sich nur noch als Ritter seiner Dame. Dass sie stehen blieb, war ihm im ersten Augenblick störend, bald aber war es ihm recht, weil ihm einleuchtete, dass ihr Bild erst dadurch zu voller Wirkung kam. Ermyntrud selbst war sich dessen auch voll bewusst und Frau genug, auf diese Vorzüge nicht ohne Not zu verzichten. Ich höre, dass Dr. Sponholz, den ich als Arzt sehr schätzen gelernt habe, seine Kranken, während er in Pfeffers ist, einem jungen Stellvertreter anvertraut hat. Junge Ärzte sind meist klüger als die Alten, aber doch weniger Ärzte. Man bringt außerdem dem Alter mehr Vertrauen entgegen. Alte Doktoren sind wie Beichtiger, von denen man sich gern offenbart. Freilich können sie den geistlichen Zuspruch nicht voll ersetzen, der in jeder ernstlichen Krankheit doch das eigentlich Heilsame bleibt. Ärzte selbst, ich habe einen Teil meiner Jugend in einem Diakonissenhause verbracht, Ärzte selbst, wenn sie ihren Beruf recht verstehen, urteilen in diesem Sinne. Sogenannte Medikamente sind und bleiben ein armer Notbehelf. Alle wahre Hilfe fließt aus dem Wort. Aber freilich, das richtige Wort wird nicht überall gesprochen. Dubslav sah etwas unruhig um sich her. Es war ganz klar, dass die Prinzessin gekommen war, seine Seele zu retten. Aber woher kam ihr die Wissenschaft, dass seine Seele dessen bedürftig sei? Das verlohnte sich doch in Erfahrung zu bringen, und so bezwang er sich denn und sagte: »Gewiss, Durchlaucht, das Wort ist die Hauptsache. Das Wort ist das Wunder, es lässt uns lachen und weinen, es erhebt uns und demütigt uns, es macht uns krank und macht uns gesund. Ja, es gibt uns erst das wahre Leben hier und dort. Und dies letzte, höchste Wort, das haben wir in der Bibel. Daher nehme ich's. Und wenn ich manches Wort nicht verstehe, wie wir die Sterne nicht verstehen, so haben wir dafür die Deuter.« »Gewiss. Aber es gibt der Deuter so viele.« »Ja«, lachte Dubslav, »und wer die Wahl hat, hat die Qual. Aber ich persönlich, ich habe keine Wahl. Denn genauso wie mit dem Körper, so steht es für mich auch mit der Seele. Man behilft sich mit dem, was man hat. Nehme ich da zunächst meinen armen, elenden Leib. Da sitzt es mir hier und steigt und drückt und quält mich und ängstigt mich. Und wenn die Angst groß ist, dann nehme ich die grünen Tropfen. Und wenn es mich immer mehr quält, dann schicke ich nach Gransee hinein und dann kommt Sponholz, das heißt, wenn er gerade da ist. Ja, dieser Sponholz ist auch ein Wissender und ein Deuter. Sehr wahrscheinlich, dass es Klügere und Bessere gibt, aber in Ermangelung dieser Besseren muss er für mich ausreichen.« Ermyntrud nickte freundlich und schien ihre Zustimmung ausdrücken zu wollen. »Und«, fuhr Dubslav fort, »ich muss es wiederholen, genauso wie mit dem Leib, so auch mit der Seele. Wenn sich meine arme Seele ängstigt, dann nehme ich mir Trost und Hilfe, so gut ich sie gerade finden kann. Und dabei denke ich dann, der nächste Trost ist der beste, den hat man am schnellsten. Und wer schnell gibt, der gibt doppelt. Eigentlich muss man das lateinisch sagen. Ich rufe mir Sponholz, weil ich ihn, wenn benötigt, in ziemlicher Nähe habe. Den anderen aber, den Arzt für die Seele, den habe ich glücklicherweise noch näher und brauche nicht mal nach Gransee hineinzuschicken. Alle Worte, die von Herzen kommen, sind gute Worte. Und wenn sie mir helfen, und sie helfen mir, so frage ich nicht viel danach, ob es sogenannte richtige Worte sind oder nicht.« Ermyntrud richtete sich höher auf. Ihr bis dahin verbindliches Lächeln war sichtlich in raschem Hinschwinden. »Überdies«, so schloss Dubslav seine Bekenntnisrede, »was sind die richtigen Worte? Wo sind sie?« »Sie haben sie, Herr von Stechlin, wenn Sie sie haben wollen. Und Sie haben sie nah, wenn auch nicht in Ihrer unmittelbarsten Nähe. Mich persönlich haben diese Worte während schwerer Tage gestützt und aufgerichtet. Ich weiß, er hat Feinde, voran im eigenen Lager. Und diese Feinde sprechen von schönen Worten. Aber soll ich mich einem Heilswort verschließen, weil es sich in Schönheit kleidet? Soll ich eine mich segnende Hand zurückweisen, weil es eine weiche Hand ist? Sie haben Sponholz genannt. Unser Superintendent liegt wohl weit über diesen hinaus, und wenn es nicht eitel und vermessen wäre, würde ich eine gnädige Fügung darin zu sehen glauben, dass er an diese sterile Küste verschlagen werden musste, gerade mir eine Hilfe zu sein. Aber was er an mir tat, kann er auch an anderen tun. Er hat eben das, was zum Siege führt. Wer die Seele hat, hat auch den Leib.« Unter diesen Worten war Ermyntrud von ihrem Stuhl an Dubslav herangetreten und neigte sich über ihn, um ihm, halb wie segnend, die Stirn zu küssen. Das Elfenbeinkreuz berührte dabei seine Brust. Sie ließ es eine Weile da ruhen. Dann aber trat sie wieder zurück und, sich zweimal unter hoheitsvollem Gruß verneigend, verließ sie das Zimmer. Engelke, der draußen im Flur stand, eilte vorauf, ihr beim Einsteigen in den kleinen katzlerschen Jagdwagen behilflich zu sein. Als Dubslav wieder allein war, nahm er das Schüreisen, das gerade vor ihm auf dem Kaminstein lag, und fuhr in die halb niedergebrannten Scheite. Die Flamme schlug auf und etliche Funken stoben. Arme Durchlaucht, es ist doch nicht gut, wenn Prinzessinnen in Oberförsterhäuser einziehen. Sie sind dann aus ihrem Fahrwasser heraus und greifen nach allem Möglichen, um in der selbstgeschaffenen Alltäglichkeit nicht unterzugehen. Einen besseren Trostspender als Coselegé konnte sie freilich nicht finden. Er gab ihr den Trost, dessen sie selber bedürftig ist. Im Übrigen mag sie sich aufrichten lassen, von wem sie will. Der Alte auf Sanssouci mit seinem nach der eigenen Fasson selig werden, hat sie auch darin getroffen. Gewiss. Und wenn ich euch eure Fasson lasse, so lasst mir auch die meine. Wollt nicht alles besser wissen, kommt mir nicht mit Anzettelungen. Erst gegen meinen guten Krippenstapel, der kein Wässerchen trübt, und nun gar gegen meinen klugen Lorenzen, der euch alle in die Tasche steckt. An ihn persönlich wagen sie sich nicht ran. Und da kommen sie nun zu mir und wollen mich umstimmen und denken, weil ich krank bin, muss ich auch schwach sein. Aber da kennen sie den alten Stechlin schlecht. Und er wird nun wohl seinen märkischen Dickkopf aufsetzen. Auch sogar gegen Eppe Büchsenstein und die Elfenbeinkugeln, die ja schon der reine Rosenkranz sind. Und es wird auch noch sowas. Eigentlich bin ich übrigens selber schuld. Ich habe mir durch den prinzesslichen Augenaufschlag und die vier Kindergräber im Garten zu sehr imponieren lassen. Aber es fällt doch allmählich wieder ab. Und ein Glück, dass ich meinen Engelke habe. Vor Erregung war er aus seinem Rollstuhl aufgestanden und drückte auf den Klingelknopf. Engelke, geh zu Lorenzen und sag ihm, ich ließ ihn bitten. Der soll dann aber heute auch der Letzte sein. Denke dir, Engelke, sie wollen mich bekehren. Aber, naja, das ist ja doch das Beste. Gott, nun fängt der auch noch an. Lorenzen kam nicht. Er war nach Rheinsberg, wo die Geistlichen aus dem östlichen Teil der Grafschaft eine Konferenz hatten. Aber statt Lorenzen kam Dr. Moscheles und sprach von allem Möglichen. Erst ganz kurz von Dubslavs Zustand, den er nicht gut und nicht schlecht fand, dann von Coselegé, von Katzler, auch von Sponholz, von dem ein Brief eingetroffen war. Am ausführlichsten aber von Rechtsanwalt Katzenstein und von Torgelow. »Ja, dieser Torgelow«, sagte Moscheles. Es war ein Missgriff, ihn zu wählen. Und wenn es noch nötig gewesen wäre, wenn die Partei keinen besseren gehabt hätte. Aber da haben sie denn doch noch ganz andere Leute. Dubslav war davon wenig angenehm berührt, weil er aus der persönlichen Niedrigstellung Torgelows die Hochstellung der Torgelowschen Partei heraushörte. Der Besuch hatte wohl eine halbe Stunde gedauert. Als Moscheles wieder fort war, sagte Dubslav: »Elke, wenn er wiederkommt, so sag ihm, ich sei nicht da. Das wird er natürlich nicht glauben, weiß er doch am besten, dass ich an mein Zimmer und an meinen Rollstuhl gebunden bin. Aber trotzdem, ich mag ihn nicht. Es war eine Dummheit von Sponholz, sich gerade diesen auszusuchen. Solchen Allerneuesten, der nach Sozialdemokratie schmeckt und dabei seinen Stock so sonderbar anfasst und immer gerade in der Mitte. Und dazu auch noch einen roten Schlips. Es sind aber schwarze Käfer drin. Ja, die sind drin, aber ganz kleine. Das machen sie so, damit es nicht jeder gleich merkt, wes Geisteskind so einer ist und wohin er eigentlich gehört. Aber ich merke es doch, auch wenn er an Kaiser Wilhelms Geburtstag mit einer papierenden Kornblume kommt. Also, du sagst ihm, ich sei nicht da. Engelke widersprach nicht, hatte jedoch so seine Gedanken dabei. Der alte Doktor ist weg und den neuen will er nicht und den aus Wutz will er auch nicht, weil der so viel mit der Domina zusammenhockt. Und dabei kommt er doch immer mehr runter. Er denkt, es ist noch nicht so schlimm. Aber es ist schlimm. Ist genauso wie mit Bäcker Knag. Und Kluckhuhn sagte mir schon vorige Woche: Engelke, glaube mir, es wird nicht. Ich weiß Bescheid. Das war am Montag. Am Freitag fuhr Moscheles wieder vor und verfärbte sich, als Engelke sagte, der gnädige Herr sei nicht da. So, so, nicht da. Das war doch etwas stark. Moscheles stieg also wieder auf seinen Wagen und bestärkte sich, während er nach Gransee zurückfuhr, in seinen durchaus ablehnenden Anschauungen über den derzeitigen Gesellschaftszustand. Einer ist wie der andere. Was wir brauchen, ist ein General-Kladradatsch. Krach, tabula rasa. Zugleich war er entschlossen, von einem erneuten Krankenbesuch abzustehen. Der gnädige Herr, auf von und zu Stechlin, kann mich ja rufen lassen, wenn er mich braucht. Hoffentlich unterlässt das. Dieser Wunsch erfüllte sich denn auch. Dubslav ließ ihn nicht rufen, wiewohl guter Grund dazu gewesen wäre, denn die Beschwerden wuchsen plötzlich wieder. Und wenn sie zeitweilig nachließen, waren die geschwollenen Füße sofort wieder da. Engelke sah das alles mit Sorge. Was blieb ihm noch vom Leben, wenn er seinen gnädigen Herrn nicht mehr hatte? Jeder im Haus missbilligte des alten Eigensinn. Und Martin, als er eines Tages vom Stall her in die nebenangelegene niedrige Stube trat, wo seine Frau Kartoffeln schälte, sagte zu dieser, »Ich weet nicht, Mutter, worum er den jungschen Doktor Ruth gruhlen tät. Der Jungsche ist doch klüger, als der olle Sponholz ist. Domit man bloß de Globsower über Sponholzen hören.« »Ja, olle Sponholz, so sagen sie, der ist ja so weit ganz gut. Aber se sagt man immer, Kinnings, krank ist er eigentlich nicht. Er brugt man bloß ne Suppe mit ein bisschen wat in. Jo, Sponholz, der kann sowas singen. Der hätt wat to do. Aber der Globsower, wo schallen die ne Suppe herkriegen mit ein bisschen wat in?« So verging Tag und Tag. Und Dubslav, dem herzlich schlecht war, sah nun selber, dass er sich in jedem Punkt übereilt hatte. Moscheles war doch immerhin ein richtiger Stellvertreter gewesen, und wenn er jetzt einen anderen nahm, so traf das Sponholzen auch mit. Und das mochte er nicht. In dieser Notlage sann er hin und her, und eines Tages, als er mal wieder in rechter Bedrängnis und Atemnot war, rief er Engelke und sagte, »Engelke, mir ist schlecht, aber red mir nicht von dem Doktor. Ich mag Unrecht haben, aber ich will ihn nicht. Sage, wie steht das eigentlich mit der Buschen? Die soll ja doch letzten Herbst uns Cosette Rohrbeckens Frau wieder auf die Beine gebracht haben.« »Ja, die Buschen? Na, was meinst du?« »Ja, die Buschen, die weiß Bescheid, versteht sich. Man bloß, dass sie eine richtige alte Hexe ist. Und um Walpurgis weiß keiner, wo sie ist. Und die Mädchen gehen sonnabends auch immer hin, wenn's schummert. Und Unke hat auch schon welche notiert und beim Landrat Anzeige gemacht. Aber sie streiten alle Stein und Bein. Und ein paar haben auch schon geschworen, sie wüssten von gar nichts.« »Kann ich mir denken. Und vielleicht war es auch nicht so schlimm. Und dann, Engelke, wenn du meinst, dass sie so gut Bescheid weiß, da wär's doch am Ende das Beste, du gingst mal hin. Oder schicktest wen. Denn deine alten Beine wollen auch nicht mehr so recht. Und außerdem ist Schlackerwetter. Und wenn du mir auch noch krank wirst, so habe ich ja keine Katze mehr, die sich um mich kümmert. Woldemar ist weit weg. Und wenn er auch in Berlin wäre, da hat er ja doch seinen Dienst und seine Schwadron und kann nicht den ganzen Tag bei seinem alten Vater sitzen. Und außerdem Kranke pflegen ist überhaupt was Schweres. Darum haben die Katholiken auch einen eigenen Segen dafür. Ja, die verstehen's. Sowas verstehen die besser als wir.« »Nein, ja, besser doch wohl nicht. Na, lassen wir's. Sowas ist immer schwer festzustellen. Und weil heutzutage so vieles schwer festzustellen ist, haben sich ja die Menschen auch das angeschafft, was sie eine Enquete nennen. Keiner kann sich freilich so recht was dabei denken. Ich gewiss nicht. Weißt du, was es ist?« »Nein, ja, siehste. Du bist eben ein vernünftiger Mensch, das merkt man gleich. Hast auch ein Einsehen davon, dass es eigentlich am besten wäre, wenn ich zu der Buschen schicke. Was die Leute von ihr reden, geht mich nichts an. Und dann bin ich auch kein Mädchen. Und Unke wird mich ja wohl nicht aufschreiben.« Engelke lächelte. »Na, ja, da werde ich mal unten mit unserem Mamsell Pritzbuhr sprechen. Die kann denn die Lütte Marie rausschicken. Mariken ist letzten Michaelis erst eingesegnet, aber die war auch schon da.« Noch an demselben Nachmittag erschienen die Buschen im Herrenhause. Sie hatte sich für den Besuch etwas zurechtgemacht und trug ihre besten Kleider, auch ein neues schwarzes Kopftuch. Aber man konnte nicht sagen, dass sie dadurch gewonnen hätte, fast im Gegenteil. Wenn sie so mit dem Sack über die Schulter oder mit einer Kiepe voll Reisig aus dem Walde kam, sah man nichts als ein altes, armes Weib, Jetzt aber, wo sie bei dem alten Herrn eintrat und nicht recht wusste, warum man sie gerufen, sah man ihr die Verschlagenheit an und dass sie für all und jedes zu haben sei. Sie blieb an der Tür stehen. »Na, Buschen, kommt mal ran oder stellt euch da ans Fenster, dass ich euch besser sehen kann, ist ja schon ganz schummrig.« Sie nickte. »Tja, mit mir ist nicht mehr viel los, Buschen. Und nur ist auch noch Sponholz weg. Und den neuen Berlinschen, den mag ich nicht. Ihr sollt ja Cosette Rohrbeckens Frau damals wieder auf die Beine gebracht haben. Mit mir ist es auch sowas. Habt ihr Courage, mich in die Kur zu nehmen? Ich zeige euch nicht an. Wenn einem einer hilft, ist das andere alles gleich. Also nichts davon. Und es soll euer Schaden nicht sein.« »Ich weet, Jürgen, ja, Herr, Sie wirn jo nicht. Und denn de Lüd, die denken immer, ich kann hexen und all so wat. Ich kann aber jo nix. Und heb man bloten beten Liebstöckel und Wacholder und Allermannsharnisch. Und alles blot, wie's sinn muss. Und die Gerichten können mir nix doen. Ist mir lieb und geht mich übrigens auch nichts an. Mit sowas komm ich euch nicht. Kann Gerichte selber nicht gut leiden. Und nun sagt mir, Buschen, wollt ihr den Fuß sehen? Einer ist genug, der andere sieht ebenso aus. Oder doch beinahe. Nee, nee, Herr Lotensmann, ich weet ja, wie das ist. Ihr sittet hier ob de Bost und dann sacktet sich und dann sittet hier unten. Und is all ein und dat Sylvie. Dat möt allens ruht. Und wenn et ruht is, dann drücktet nicht mir. Und dann können sie wieder japsen. Gut, leuchtet mir ein. Et muss ruht, sagt ihr. Und das sag ich auch. Aber womit wollt ihr es ruht bringen? Das ist die Sache. Welche Mittel, welche Wege? Jo, die Mittel hab ich. Und haben wir erst die Mittel, dann finden sie auch den Weg. Ich schick hüt noch Agnesen mit zwei Tüten. Agnes, das ist Karlin, ihr Lüttern. Ich weiß, ich weiß. Und Agnes, die soll dann unten in den Küch gehen, du Mamsel Pritzbur. Und der Pritzbur, die soll dann den Tee morgen führen, gegen Herrn. Morgens ute Witte düt und abends ute Blue düt. Und immer man gestrichenen Esslöffel voll und nicht too viel Water. Aber's bullern, mötet. Und wenn de Düten all sind, dann is et rot. Dat Water nimmt dat Water weg. Na gut, Buschen. Wir wollen das alles so machen. Und ich bin nicht bloß ein geduldiger Kranker, ich bin auch ein gehorsamer Kranker. Nun will ich aber bloß noch wissen, was ihr mir da in euren Tüten schicken wollt, in der weißen und in der blauen. Ist doch kein Geheimnis. Nein, ja. Na also. In de witte Tüt is Bärlapp. Und in de blue Tüt is wat de Lüthi Katzenpot nennen. »Versteh, versteh«, lächelte Dubslav. Und dann sprach er wie zu sich selbst, »na, das kann schon helfen. Dazwischen liegt eigentlich die ganze Weltgeschichte. Mit Bärlapp zum Einstreuen fängt die süße Gewohnheit des Daseins an und mit Katzenpfötchen hört es auf. So verläuft es. Katzenpfötchen, die gelben Blumen, draus sie die letzten Kränze machen. Na, wir wollen sehen.« An demselben Abend kam Agnes und brachte die beiden Tüten. Und es geschah, was beinahe über alles Erwarten hinauslag, es wurde wirklich besser. Die Geschwulst schwand und Dubslav atmete leichter. Dat Worte nimmt dat Worte. An diesem Hexenspruch, den er, wenn er mit Engelke plauderte, gern zitierte, richteten sich seine Hoffnungen und seine Lebensgeister wieder auf. Er war auch wieder für Bewegung und ließ, wenn es das Wetter irgendwie gestattete, seinen Rollstuhl nicht bloß auf die Veranda hinausschieben, sondern fuhr auch um das Rundell herum und sah dem kleinen Springbrunnen zu, der wieder sprang. Ja, es kam ihm vor, als ob er höher spränge. Findest du nicht auch, Engelke? Vor 4 Wochen wollte er nicht. Aber es geht jetzt wieder. Alles geht wieder. Und es ist eigentlich dumm, ohne Hoffnung zu leben. Wozu hat man sie denn? Engelke nickte bloß und legte die Zeitungen, die gekommen waren, auf einen neben den Frühstückstisch stehenden Gartenstuhl, zuunterst die Kreuzzeitung als Fundament, auf diese dann die Post und zuletzt die Briefe. Die meisten waren offen, Anzeigen und Anpreisungen, nur einer war geschlossen, ja sogar gesiegelt. Poststempel Berlin. Gib mir mal das Papiermesser, das ich Ihnen manierlich aufschneiden kann. Es sieht nach was aus. Und die Handschrift ist wie von einer Dame. Bloß ein bisschen zu dicke Grundstriche. Ist am Ende von der Gräfin. Engelke, sagte Dubslav, du wirst mir zu klug. Natürlich ist er von der Gräfin. Hier ist ja die Krone. Wirklich, es war ein Brief von Melusine samt einer Einlage. Melusines Zeilen aber lauteten am Schluss: Und nun bitte ich, Ihnen einen Brief beilegen zu dürfen, den unsere liebe Baronin Berchtesgaden gestern aus Rom erhalten hat. Und zwar von Armgard, deren volles Glück ich aus diesem Brief und allerhand kleinen, ihrem Charakter eigentlich fernliegenden Übermütigkeiten erst so recht ersehen habe. Dubslav nickte, dann nahm er die Einlage und las. Rom im März. Teuerste Baronin, an wen könnte ich von hier aus lieber schreiben als an Sie? Vatikan und Lateran und Grabmal Pio Nonos. Und wenn ich Glück habe, bin ich auch noch mit dabei, wenn am Gründonnerstage der große Segen gespendet wird. Man muss eben alles mitnehmen. Von Rom zu schwärmen ist geschmacklos und überflüssig dazu, weil man an die Schwärmerei seiner Vorgänger doch nie heranreicht. Aber von unserer Reise will ich Ihnen stattdessen erzählen. Wir nahmen den Weg über den Brenner und waren am selben Abend noch in Verona, Torre di Londra. Was mich andern Tags in der Capuletti- und Montecchi-Stadt am meisten interessierte, war ein großer Parkgarten, der Giardino Giusti, mit über 200 Zypressen, alle 500 Jahre alt und viele beinahe so hoch wie das Berliner Schloss. Ich ging mit Woldemar auf und ab und dabei berechneten wir uns, ob wohl die schöne Julia hier auch schon auf und ab gegangen sei. Nur eines störte uns. Zu solcher Prachtavenue von Trauerbäumen gehört als Abschluss notwendig ein Mausoleum, das fehlte aber. Im Giardino Giusti trafen wir Hauptmann von Gaza, vom 1. Garderegiment, der von Neapel kommend bereits alle Schönheit Italiens gesehen hatte. Wir fragten ihn, ob Verona, wie einem beständig versichert wird, wirklich die italienischste der italienischen Städte sei. Hauptmann von Gaza lachte. Von Potsdam, so meinte er, könne man vielleicht sagen, dass es die preußischste Stadt sei, aber Verona die italienischste? Nie und nimmer. Über das viel gefeierte Venedig an dieser Stelle nur das eine. Unser Hotel lag in der Nähe einer mit Barock überladenen Kirche, San Mosè. Dass es einen Sankt Moses gibt, war mir fremd und verwunderlich zugleich. Aber gleich danach dachte ich an unsere Gendarmentürme und war beruhigt. Moses geht immer noch vor Gendarm. Florenz überspringe ich und erzähle Ihnen dafür lieber vom Trasimenischen See, den wir auf unserer Eisenbahnfahrt passierten.